Es war eine Anhörung ohne großen Erkenntnisgewinn. Wir hatten uns mehr Informationen zur Datenaffäre erhofft, sagte der grünen Verkehrsexperte Winfried Herrmann. Bahnchef Hartmut Medorn habe die Rolle gespielt, ich habe von alledem nichts gewusst. Horst Friedrich von der FDP sagte, bei ihm verdichte sich der Eindruck, dass Medorns Angaben nicht mehr haltbar seien. Auch Union und SPD sehen weiteren Klärungsbedarf. Der CDU-Abgeordnete Dirk Fischer meinte, Medorn habe einiges nicht beantworten können. Beispielsweise, ob Hinweise korrekt seien, dass der DB-Konzern Akten zur Datenaffäre vernichtet haben soll. Medorn selbst zeigte sich mit seiner Anhörung vor dem Verkehrsausschuss zufrieden. Zugleich verteidigte er den Antikorruptionskampf der Bahn. Der Konzern habe möglicherweise Fehler gemacht, aber keine Gesetze gebrochen, so Medorn. Er soll in einigen Wochen erneut angehört werden. Der Ausschuss will noch einen Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG sowie der Sonderermittler Gerhard Baum und Hertha Däubler-Gmelin zur Datenaffäre abwarten, der am 27. März vorgelegt werden soll. Die beiden Ex-Minister haben sich inzwischen offenbar beschwert, dass sie von der Bahn bei ihren Untersuchungen behindert werden.